Erster Israel war wie ein fruchtbarer Weinstock, der viele Trauben hervorbrachte, aber je reicher das Volk wurde, desto mehr Altäre bauten sie für fremde Götter. Zweiter, da ihr Herz unzuverlässig und geteilt ist, müssen sie nun die Strafe dafür tragen, während Gott ihre Altäre und Gedenksteine zerstören wird. Dritter, in dieser Zeit werden sie erkennen, dass sie keinen König mehr haben, weil sie keine Ehrfurcht vor dem Herrn hatten und ein König ihnen ohnehin nicht helfen könnte. Vierter, sie machen viele leere Versprechungen und schließen Verträge mit falschen Eiden ab, sodass die Ungerechtigkeit wie Unkraut auf ihren Feldern wächst. Fünfter, die Bewohner von Samaria machen sich Sorgen um das goldene Kalb von Bet-Aven, während das Volk und die Priester darüber trauern, dass sein Glanz verschwunden ist. Sechster, sogar dieses Götzenbild wird als Geschenk für den mächtigen König nach Assyrien gebracht, weshalb Ephraim sich schämen wird und Israel wegen seiner Pläne enttäuscht wird. Siebter, das Königreich Samaria wird untergehen, denn sein König ist so hilflos wie ein kleiner Holzsplitter, der auf der Wasseroberfläche weggetrieben wird. Achter, die Orte des Götzendienstes werden vernichtet, sodass Dornen und Disteln auf ihren Altären wachsen, während die Menschen die Berge bitten, sie vor dem Unheil zu begraben. Neunter, Israel hat schon seit langer Zeit gesündigt, und obwohl sie sich sicher fühlten, wird sie der Krieg gegen die bösen Menschen nun einholen. Zehnter, Gott wird sie nach seinem Plan bestrafen, indem er fremde Völker gegen sie versammelt, damit sie für ihre doppelte Schuld zur Rechenschaft gezogen werden. Elfter, Ephraim war wie eine junge Kuh, die gerne Getreide drischt, aber nun wird Gott ihr ein schweres Joch auflegen, damit sie hart auf dem Feld arbeiten muss. Zwölfter, wenn ihr Gerechtigkeit sät, werdet ihr Liebe ernten, deshalb solltet ihr jetzt den Herrn suchen, damit er kommt und euch mit Segen beschenkt. 13. Da ihr aber Bosheit gepflanzt habt, müsst ihr nun Unheil ernten und die Früchte eurer Lügen essen, weil ihr auf eure Wagen und Soldaten vertraut habt. 14. Deshalb wird in euren Städten der Lärm des Krieges ausbrechen und eure Festungen werden zerstört, so wie damals Mütter und Kinder im Kampf grausam getötet wurden. 15. Genau das wird euch in Bethel passieren, weil eure Bosheit so groß ist, sodass der König von Israel schon am frühen Morgen sterben wird.